Zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung wurde am 27. Juni in Colombo das Sri-Lankische Gedenkkomitee und in der russischen Gruppe für die Solidarität mit der DVRK das Komitee zum Gedenken an Präsidenten Kim Il-sung gebildet. Aus gleichem Anlass wurde jüngst in Karachi das pakistanische nationale Gedenkkomitee für Genossen Kim Il-sung auf einer feierlichen Veranstaltung gegründet.